zum 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas besuchten am 25. April die führenden Kader der Demokratischen Arbeiterpartei Spaniens und der Kommunistischen Volkspartei Spaniens die Botschaft der TVIAK in ihrem Land. Sie legten an den Sonnenporträts der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il Blumensträuße nieder und erwiesen ihnen ihre Hochachtung. Der Generalsekretär der Demokratischen Arbeiterpartei Spaniens und weitere sagten, dass die Verdienste von Kim Il-sung um die Gründung der Partei der Arbeit Koreas und die von Kim Jong-il um die Weiterentwicklung der Partei zu einer unbesiegbaren starken Partei heute durch den Genossen Kim Jong-un weiter glorifiziert würden. Sie wünschten einen erfolgreichen Verlauf des historischen 7. Parteitages der PDAK und großen Fortschritt im Kampf der PDAK und des koreanischen Volkes.